Good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde. All over the world. Auf der ganzen Welt. You know, sometimes I get a message from my media team. Manchmal bekomme ich eine Nachricht von meinem Medienteam. They're telling me how many places these devotions are listened to. Die mir sagen, an wie vielen Orten diese Andachten gehört werden. And how many thousands of people every single day. Und von wie vielen Tausenden von Personen jeden Tag. We have people who are impacted by our messages in so many nations of the world, even in the Middle East and persecuted countries. Wir haben Menschen, die auf so viele Arten davon ergriffen sind, in so vielen Nationen der ganzen Welt, im Mittleren Osten und in Ländern, wo Verfolgung herrscht. We are very thankful for that. Wir sind dafür sehr dankbar. All right, so here is the deal. Also, hier ist der Punkt. And we know, wir wissen, we have perceived, wir haben wahrgenommen, that the Son of God has come and he has given us an understanding through reflection and meditation. Dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat durch Reflexion und Meditation. Now he continues. Nun geht er weiter. That we may know him who is true. Damit wir den Wahrhaftigen erkennen. And we are in him who is true, you know, in his son Jesus Christ. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. This is the true God and eternal life. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. After John says that after we have perceived and come to an understanding through meditation. Was sagt Johannes, was danach kommt, nachdem wir durch Meditation wahrgenommen und verstanden haben? The third word is again a different word in the Greek. Das dritte Wort ist ein anderes Wort im Griechischen. When he says, so that we have gained this understanding through meditation, so that we may know. Wenn er sagt, wir haben das Verständnis erlangt durch Meditation, so dass wir erkennen mögen. So that. So das. Do you know what so that means? Weißt du, was so das bedeutet? It means you need to come to this place now. Es bedeutet, dass du nun zu diesem Ort kommen musst. So that we know him. So dass wir ihn erkennen. The word he uses now for know him is the word ginosko. Das Wort, das er hier für ihn erkennen braucht, ist ginosko. It means a true acquaintance, a true knowing through experience. Es bedeutet ein wahrhaftiges Wissen kennen durch Erfahrung. The Jews use the same word for sexual intercourse. Die Juden brauchen dasselbe Wort für Geschlechtsverkehr. Adam knew Eve and she bore him Abel. Adam erkannte Eva und sie gebar ihm Abel. He knew her and she gave birth to this child. Er erkannte sie und sie gebar dieses Kind. The word is ginosko, that means an experience. Das Wort ist ginosko, was ein Erlebnis bedeutet. So look at this. Also schau. The Lord wants you to perceive so that you can then have an understanding through reflection and meditation. Gott will, dass du wahrnimmst, dass du danach ein Verständnis haben kannst durch Meditation und Reflexion. In order, remember this. Erinnere dich, that you experience him who is true. Damit du ihn, den Wahrhaftigen, erleben kannst. You see, the heart of the John is this. Guys, you have to experience Jesus. Du siehst, das Herz von Johannes ist, hey Leute, ihr müsst Jesus erleben. The true eternal life is that you experience him, not know more about him. Das wahre ewige Leben ist, ihn zu erleben, nicht noch mehr über ihn zu wissen. As I was teaching my students of the prophetic school. Als ich meine Schüler der Schule des Prophetischen unterrichtete, last year in Guyana, letztes Jahr in Guyana, I described this in a very drastic example. Beschrieb ich dies in einem sehr bildlichen Beispiel. We had one of our students who is a gynecologist. Eine Studentin war Gynäkologin. Well, she's a doctor who works in the gynecological department. Sie ist eine Ärztin, die in der gynäkologischen Abteilung arbeitet. And she's still very young. Und sie ist noch sehr jung. They've been married for a few years, but they've no children. Verheiratet seit einigen Jahren, jedoch haben sie noch keine Kinder. Because she's still young. Weil sie noch jung ist. So I called her out and I said. Ich rief sie auf und sagte. I said, come here. Komm her. You are a gynecologist. Du bist eine Gynäkologin. I want you to tell me if you know the process how a woman gets pregnant and gives birth. Ich will, dass du mir sagst, ob du den Vorgang weißt, wie eine Frau schwanger wird und ein Kind zur Welt bringt. She knew it perfectly. Sie kannte den Vorgang perfekt. Absolutely perfectly did she have the perception of how that happened. Absolut vollkommen hatte sie das Wissen, wie sowas vor sich geht. And then I said, so how many children do you have? Und dann sagte ich, wie viele Kinder hast du? None. Keine. She never had the experience of getting pregnant. Sie hatte noch nie die Erfahrung, schwanger zu werden. You see, and this is exactly what God wants us to understand. Siehst du, das ist genau, was Gott will, dass wir verstehen. We think that God is satisfied if we have perceived something or even come to understand it through meditation. Wir denken, dass Gott zufrieden ist, wenn wir etwas wahrgenommen haben oder sogar zum Verständnis durch Meditation gekommen sind. But of course he is not. Aber natürlich ist er es nicht. Absolutely not. Absolut nicht. Why? Warum? Because we forget the word so that. Weil wir das Wort so das vergessen. The whole point of having a perception and understanding through meditation is so that we can come to experience. Der ganze Punkt, etwas durch Meditation wahrzunehmen und zu verstehen, ist, so dass wir zur Erfahrung kommen können. If you stop at the meditation process and never enter the experience, my friend, you have stopped the journey too quick. Wenn du bei der Meditation aufhörst und nie ins Erleben kommst, dann hast du, mein Freund, die Reise zu früh aufgegeben. I believe in meditation with all of my heart. Ich glaube von ganzem Herzen an Meditation. But I believe that if meditation doesn't lead to experience, it will become frustration. Jedoch glaube ich, dass wenn Meditation nicht zum Erleben führt, daraus Frustration entsteht. That's not what God has for us. Das ist nicht das, was Gott für uns bereithält. You know, that's what some other religions do. Weißt du, das tun andere Religionen. They just meditate, never experience. Sie meditieren und erfahren nie etwas. But as true Christians, we know that there is always a so that. Aber als wahre Christen wissen wir, dass da immer ein so das ist. So the end of the heart of God is always experience. Das Ende des Herzens Gottes ist immer Erleben. True knowledge through experience. Wahres Wissen durch Erfahrung. Once you have experience things, they are part of you. They can't be taken from you anymore. Wenn du einmal Dinge erlebt hast, sind sie Teil von dir. Dies kann nicht mehr von dir weggenommen werden. So remember. Erinnere dich. There is a longing in the heart of God for you to experience everything that heaven has. Da gibt es eine Sehnsucht im Herzen Gottes, dass du alles erlebst, was der Himmel für dich bereithält. Nothing can replace this experience with Jesus. Nichts kann dieses Erleben mit Jesus ersetzen. You know, we must not be satisfied unless experience is our life. Wir dürfen nicht zufrieden sein, wenn wir in unserem Leben keine Erfahrung haben. You have to develop this deep hunger in your heart. Du musst in deinem Herzen diesen tiefen Hunger entwickeln. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.